Am letzten Abend gab es in dieser ganzen Geschichte einen Streit darüber, eine Diskussion darüber, ob Leute über 30 sind, überhaupt noch irgendwie Funktionen waren in der Organisation. Und da gab es Leute, die halt auf der Grenze waren und die das wollten. Und es gab so Radikalinsken ziemlich. Der gesagt hat, ich will das nicht machen mit 30. Ich will auch nicht, dass ihr mit 30 so ein Kind, ich mache das. Und die ganzen Kiddies, die in Wirklichkeit die Ideen und die Power haben, das zu machen, werden von euch in den Sack gesteckt. Ne? Der über 30 ist, kann förderndes Mitglied sein, was weiß ich alles, aber er hat da nichts mit drin zu sagen. Das war von uns nicht gedacht, also Geschichte, in der später irgendwelche 40-jährigen Hippies drin sitzen und die Geschicke der Politik, der Kulturpolitik oder so verfolgen, sondern das wird so sein, dass jeder sein Ding inbringen kann. Dass es kein Verwaltungsapparat gibt, sondern nur Gruppen. Jede Gruppe autark mit ihrem Ding. Die eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, Filme zu zeigen, eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, Fäden zu machen, eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, Konzerte zu machen. Und jeder sollte sein Ding inbringen. Aber was draus gängig ist, war ein so zentraler Apparat, in der alle Leute gesitzt haben und diskutiert haben. Mhm. Und jeder, der in dem Ding den Kopf über die Oberfläche holt und nicht neutral war, also neutral im Sinn von, es ist egal, ob ich ihn leiden kann oder nicht, er macht sein Ding, ist nicht, hat sich konzentriert gemacht, das will er nicht sein. Ich zum Beispiel habe das mit Mike zusammen ausgedacht. Ich habe kein Interesse daran, der Vorsitzende irgendwann zu werden. Ja. Aber ich wollte mein Ding da laut sagen finden, ohne dass irgendjemand mich anfangen will. Ich wollte auch mein Ding machen, ohne dass irgendjemand mich dann anfangen will. Darum ging es da halt, dass es wirklich autarke Gruppen waren, die irgendwas machen sollten. Und dass man die nicht dann wird, das war einfach mal ganz klar. Worin es geendet ist, war eine riesengroße Diskussionsveranstaltung. Ne? In der die totale Nivellierung stattgefunden hat. Du darfst deinen Kopf nicht aus dieser Menge rausstrecken. Sobald du das machst, ist der Kopf ab. Wenn du also halt sagst, Leute, denen man vertraut, die dann irgendwie die anderen in das Ring ziehen, es gibt nichts mehr, was man abgelehnt hat als das. Was du hast. Alle waren gleich. Jeder, der ungleich war, war weg. Oder wie das anders? Keiner will sich, da wollte sich dann seinen persönlichen Kram reinschätzen lassen. Und keiner wollte irgendwie einen Hund, der ihn zieht. Jeder ist davon ausgegangen, wir als Gruppe sind in der Lage, vollkommen gleichberechtigt als Partner, jeder bringt sich in. Aber das, was innen gebracht wird, ist zu 85% Gequassel. Weil das ist das und 5%, Problem, ja, also. Ja. Und die 5%, die schaffen, genau im Gefallen jetzt. Der Golding hat das gemanagt, den ganzen Kram. Die ganzen Konzerte, die Band eingeladen, der hat uns da rumgeschossen, hat seine Leute rumkommandiert. Aber nur durch die Tatsache, dass er so rumkommandiert hat, ist das gelaufen. Ja, wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich nur aufgrund dieser. Ja. Und wir haben uns damals als ein Haufe autarker Menschen verstanden, die absolut gleichberechtigt sind. Wir haben auch jedem anderen unterstellt, dass er genauso verantwortungsvoll mit der Geschichte umgeht, wie man sich das selbst unterstellt. Und ja? Da fängt ja schon die Hake an. Da fängt der Hake ja schon an. Da sind die Leute dabei, die kommen da wirklich nicht mehr dabei sein. Ja. Ich denke, das ist ja allgemein das Problem. Ich denke, das ist auch auf Politik bezogen das Problem der Grünen. Im Grunde genommen wollen die das ja auch so machen. Ha, genau das. Und was wir gemacht haben, ist nichts anderes als das, was die Grünen gemacht haben. Aus uns wäre der grüne Ortsverband entstanden. Ja. 100% und wir wären ein großer Haufen gewesen. Wir wären ein großer. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir damals gemacht haben mit PAF, dass wir das Ding gern kennen. Und da hat Lloyd Owen gesagt, ich erinnere mich an die Gründungsveranstaltung, da haben wir im Marinekeller von einem Hotel von Anne seiner Mutter gesetzt. Jeder hat 5 Marken gewählt, damit